Transparenz für die Ohren. Alles klar, wunderbar. Dann nochmal auf die Aufzeichnung. Herzlich willkommen. Und wir können direkt zum Organisatorischen gucken. Da steht heute meines Wissens aber nichts außer der Reihe. Gibt es da andere Stimmen? Oder gibt es Organisatorisches? Wunderbar. Das ist erstmal gut. Dann kommen wir zu den laufenden Projekten. Und ich gebe erstmal ab an Michael/Annette für die Themenwochen. Ja, hallo. Ich habe mich hinter Annette heute wieder versteckt. So, wir hatten ja letzte Woche eine Mumble-Sitzung, wo wir nochmal die Texte der Autoren zur nächsten Themenwoche durchgegangen sind. Gestern haben wir dann mal Termine festgelegt oder wollen sie auch vorschlagen. Also zum einen gehen wir davon aus, dass Mitte August dann die Druckdateien für die Materialien an den P-Shop übermittelt werden können. Und der Vorschlag wäre dann am 18. August, 21 Uhr, wieder ein Themenwochen-Mumble im dicken Engel zu machen, wo die Materialien vorgestellt werden. Und für die Durchführung der Themenwoche würden wir dann den 3. bis 10. September vorschlagen. Das ist die letzte Berlin-Wahlkampfwoche auch. Finde ich ein gutes Timing. Es hat auch den Vorteil, dass am Bundesparteitag dann Materialien auch übergeben werden können und nicht geschickt werden müssen. Gut, für das Mumble in, wann war das, 2 Wochen, braucht ihr mich da wieder als Moderator? 18. August ist die Idee. Gerne, wenn du Zeit und Lust hast. Ich bin seit gestern mit meinem Semester durch. Die nächsten 2 Monate sollten für mich also eigentlich terminlich absolut ohne Probleme sein. Ja, schön, dann halten wir das mal fest. Was sagt der Bundesvorstand zu der Terminplanung? Was mich anbelangt, geht das klar. Ja, es wäre schön, wenn, wie beim letzten Mal, Hermi vielleicht eine kurze Info an die Mitglieder rausschickt zu dieser Themenwochensitzung. Ja, das ist... Einen kurzen Text würden wir vorbereiten. Ja, das ist dann grundsätzlich eine Aktionsmail. Da schickt ihr halt den Text hin, den ihr rausgeschickt haben wollt, und schreibt dazu, ihr möchtet das als Aktionsmail haben. Die haben auch im Wiki das Vorgehen entsprechend beschrieben. Habe ich jetzt die falsche Taste gedrückt gehabt? Nee, ich habe es verstanden. Danke. Gut. Sehr gut. Gibt es weitere Fragen zu den Themenwochen? Oder eigentlich müsste ich ja richtigerweise sagen, der Themenwoche? Scheinbar nicht. Dann können wir direkt zum nächsten Projekt gucken. Die Freiheitsserver, da steht bereits nichts Neues drin. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass da nichts Neues gibt. Kommen wir zu den Wahlkämpfen. Mecklenburg-Vorpommern, ist da jemand da gerade? Scheinbar nicht. Dann Berlin. Auch nicht. Zu Niedersachsen. Ah ja, da steht einiges drin, sonst hätte ich vermutlich den Verweis nach unten gesehen. Ja gut, dann übergebe ich am besten direkt an Adam, bevor ich das jetzt vorlese wie ein Idiot. Ja, hallo, grüße euch, guten Abend. Ich bin wieder fit soweit, meine beschissene Sommergrippe hat sich verkrümelt und ja, hier geht alles seinen Gang. Also, Wahlkampf Niedersachsen. Voraussichtlicher Endstand wegen der Kandidaturen, also die Zahlen sind im Moment 319 Kandidaturen für 82 Parlamente in 21 von 47 Landkreisen und kreisfreien Städten. Also ich lese das jetzt auch vor wie ein Idiot, aber das macht nichts. Dann haben wir für 42 Parlamente einen Antritt in allen aufgestellten Wahlbezirken aufgrund der Befreiung zur Sammlung von Unterschriften beziehungsweise deren ausreichender Sammlung formal schon mal sichergestellt. Sofern alle Unterlagen fristgerecht bis nächsten Montag, am 25.07. um 18 Uhr bei den jeweils zuständigen Wahlleitungen eingehen. Für den Antritt in allen aufgestellten Wahlbezirken der weiteren 40 Parlamente fehlen gemäß, also Link ist da, noch in 70 Wahlbezirken Unterschriften im Moment, Unterstützerunterschriften. Wie hier steht, die Seite erhebt keinen Anspruch auf die tatsächliche Darstellung des Standes, weil wir haben ja nicht Informationen über alles Aktuelle bis hier zum jetzigen Moment, weil es die Kandidaten und Kreisverbände selber bespielen. Dementsprechend, ob es wirklich so aussieht, so dramatisch, wie wir das im Moment sehen, wissen wir nicht so ganz genau, aber das wird sich in den nächsten Tagen ja dann klären, hoffe ich. Wir haben zwar versucht rauszukriegen, wie viel es ganz genau waren, aber im Moment sind die zu beschäftigt, um sich mit uns zu beschäftigen. Ansonsten Kann es bestimmt nicht schaden, wenn man verschiedentlich hinterlegte Formulare für Unterstützungsunterschriften möglichst breit streuen. Und wenn jeder mal so in sich geht, hier in den Gliederungen, wen er wohl noch in den entsprechenden Wahlkreisen eventuell im letzten Moment ansprechen kann. Freunde, Familie, Kinder, Katzen, Haustiere, alles, was unterschreiben kann und legal ist. Dann haben wir 50.000 Mäuse Wahlkampfbudget. Die haben wir jetzt verteilt insgesamt und warten zurzeit darauf, im P-Shop oder anderweitig noch verballert zu werden, bevor wir am 31.07. bzw. am 30.08. wieder zurück überweisen müssen, alles das, was nicht ausgegeben ist. So. Und ja, Fragen? Danke. Schließe ich mal aus dem Schweigen, dass es keine Fragen gibt. Alles klar, dann gehen wir direkt immer weiter zu den Folgeberichten und ich übergebe zuerst an Astrid. Ja, Christos war auf der Stop-CETA-Demo in München und hat ansonsten auch noch so einige Dinge getan. Ich habe viel Kleinkram gemacht und informiere hiermit darüber offiziell, dass die Themenbeauftragungen Umwelt, Demokratie und freie Netze inzwischen vakant sind. Alles klar, Fragen? Okay, alles klar. Dann keine Fragen. Ich gebe weiter. Baden-Württemberg? Nicht da. Wisst ihr was? Ich habe mir gerade eben überlegt, ich mache das in Zukunft mit den Aufrufen nicht mehr der Reihe nach, sondern nach dem, wo etwas bereits im Pad steht. Und wenn dann jemand noch nichts ins Bett geschrieben hat, zu dem Zeitpunkt, wo er dran ist, dann sehe ich das entweder im Mumble-Chat selbst oder er muss mir halt dann Bescheid sagen. Aber irgendwie, nun, es geht. Ich habe vermutlich gefühlt schon 4 Stunden der Moderationszeit und vermutlich deutlich mehr in den letzten Jahren damit verbracht, einfach Schweigen anzuhören. Das machen wir in Zukunft jetzt anders. So, Bayern ist entschuldigt, Hessen hat was drinstehen. Ist der Michael? Ja, der ist da, genau. Ja, ich bin da. Endlich wieder. Jetzt habe ich wieder eine sichere Verbindung. Also, wir bereiten uns auf dem LPT vor, der im Oktober kommt. Da gibt es auch wieder neue Vorstandswahlen. Wir bereiten und haben in Vorbereitung die AV für die Bundestagswahl Ende Januar. Ich habe jetzt angestoßen, die letzten Tage, dass man sich Gedanken macht über die einzelnen AV der Direktkandidaten in den 22 Wahlkreisen, die wir in Hessen haben. Dann gibt es Aktionen zum CSD, die Unterstützung der bundesweiten Hanfdemo haben wir auch beschlossen. Und ansonsten haben wir das übliche Treubespaßung von Maifu, Tool-Diskussion, die immer mal wieder aufflackert, also der übliche Wahnsinn halt. Nächste Telco haben wir morgen, 20 Uhr, bei uns auf dem Telco-Server Hessen. Da werden ein paar Entscheidungen getroffen und die ein bisschen richtungsweisend sind und für Unmut gesorgt haben die letzten 2 Tage. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Alles klar, gibt es dazu Fragen? Alles klar, scheint nicht so zu sein. Dann gehen wir weiter zu Niedersachsen. Adam nochmal. Jo, da komme ich ja schon wieder dran. Das geht ja schnell diesmal. Also hier gibt's nicht viel zu sagen. Wir plakatieren, ansonsten haben wir unser Tagesgeschäft hier, das Übliche halt. Weitere Vorbereitung der Großdemos im September gegen TTIP und CETA. Dann haben wir die letzten Kopfplakate gerade bestellt, die demnächst überall hängen werden. Also wir gehen so langsam in den richtigen heißen Wahlkampf und den Endspurt. Ansonsten haben wir Wahlkampfplanung für die letzten größeren Veranstaltungen hier in der Gegend von Hannover auch jetzt im August. Da gibt's so einiges. Ansonsten vom Malfo und wir planen auch gerade eine größere Podiumsdiskussion, die hier mit allen Parteien geführt wird, von der Matzak Verlag, also von der hiesigen Tageszeitung, die jetzt eingeladen haben. Die findet irgendwie Mitte August statt. Und da sind wir so ein bisschen am Briefen, probieren, überlegen. Und ansonsten im Moment nichts weiteres, Wahlkampf halt. Ich danke dir. Gibt es Fragen dazu? Wenn es keine Fragen gibt, dann mal eine von mir. Weil ich meine mich zu erinnern, Adam, dass du vor, lass es 2, 3 Monate her sein, hast du mal dich relativ bitterlich darüber beklagt, dass die Lage mit der Presse bei euch in Niedersachsen und besonders in Hannover wohl sehr problematisch sei, weil da eine gewisse Form von so Ignoranz und Verweigerungshaltung da sei. Und jetzt seid ihr trotzdem auf dieser Podiumsdiskussion. Ist das einfach wie soll ich sagen, ist das eine Anomalie oder hat sich da tatsächlich in der Grundstimmung was geändert? Oder sind es einfach 2 Verlage? Nein, das ist so. Das ist der sogenannte Marzak Verlag. Marzak von der alten Familie Marzak. Tiefste SPD, wenn du mal drüber liest. Und natürlich, wenn die SPD den Finger auf den Medien hat in Niedersachsen, kannst du dir vorstellen, dass hier nicht allzu viel dabei rauskommt bei anderen Parteien. Ein bisschen noch die Grünen kommen hier vor in der Berichterstattung, weil halt Landesregierung Rot-Grün und so weiter. Aber ansonsten wird alles andere eigentlich ignoriert und totgeschwiegen. Diese Wahlkampfveranstaltung jetzt, beziehungsweise diese Podiumsdiskussion ist traditionell eine Einladung im Gebäude dieser Zeitung. Die findet vor jeder größeren Wahl statt, einmal. Und da werden dann halt einfach Vertreter aller Parteien, die antreten, geladen, und war jeweils eine Person oder zwei. Und dann wird da einmal irgendwie nur ein Umschlag gemacht, dahinterher wird drüber berichtet und das war's dann. Das ist also so ein Standard. Wir sind also nur eine von vielen Parteien. Okay, verstehe. Gut, gibt's weitere Fragen? Gut, dann können wir weitergehen zum nächsten. Das wäre das Saarland. Ja, hallo zusammen. Diese Woche steht im Zeichen des CSD bei uns. Wir werden daran teilnehmen. Wir haben schon jetzt die Vorbereitung laufen, werden Flyer verteilen, spezielle Goodies etc. pp. Und wer Lust hat, kann gerne dazustoßen. Treffpunkt habe ich ins Bett geschrieben. Wer 14 Uhr, sammeln wir uns an der Kongresshalle in Saarbrücken. Ja, dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen Werbung für uns machen. Das ist so bei uns heute das Aktuelle. Danke sehr. Gibt es dazu Fragen? Scheint auch nicht so zu sein. Dann, dann gucken wir mal kurz auf Achsen, da steht was drin, da hat ja Korax schon dazu geschrieben, dass es von ihm ist und dass es als Reminder gedacht ist, weil wir es letzte Woche schon hatten, aber natürlich, weil die Sache cool und wichtig ist, lese ich es auch gerne nochmal. Am 3.8. findet der Vogelfutterprozess in Chemnitz statt, und zwar 13 Uhr, Arbeitsgericht Chemnitz, Gerichtsstraße 2, Amtsgericht Chemnitz, nicht Arbeitsgericht, Gerichtsstraße 2, Sitzungssaal 3001. Support durch Anwesenheit, also moralischer Support, natürlich sehr, sehr gerne gesehen. Gut, das wäre dieses. Dann kommen wir zur Urheberrechtsbeauftragung. Ja, ich habe kurz eingeschaltet. So, ich probiere es nochmal. Also ich habe kurz eingetragen zu der geplanten CETA-Aktion. Wurde letzten Donnerstag dem UFO kurz vorgestellt und wird auch unterstützt. Ein Vorschlag ist, müssten wir intern nochmal absprechen, dass wir die Aktion machen nach den bundesweiten Demos am 17. September und einen Tag später hat die SPD ihren Parteikonvent zum CETA-Vertrag am 18. und dass wir dann mit der Aktion beginnen und die Abgeordneten halt abfragen oder fragen, wie sie denn bei einer Abstimmung im Bundestag zum CETA-Vertrag stimmen wollen. Ich finde den Vorschlag gut. Übrigens, sorry wegen gerade, da hat sich mein Push-to-Talk eingerastet. Okay, noch Stimmen dazu? Meinungen, Kritik, sonst was? Ja, nochmal kurz eine Frage an Michael. Michael, das ist jetzt auch geregelt, dass da genügend Leute sind, die das jetzt machen. Also es muss niemand mehr jetzt von den Piraten da mitarbeiten. Nein, das ist geregelt und die Abfrage passiert zentral vom UFO. Wahrscheinlich eventuell vom Vorsitzenden, dass in seinem Namen die ganzen Mails rausgehen. Nein, also das ist eigentlich soweit vorbereitet oder wird noch vorbereitet. Brauchen wir keine Unterstützung. Ja, also das läuft und du bist da in Kommunikation, ne? Ja, ich pass auf. Superbe. Geoffrey? Dieses Push-Talk. Sorry, ich wollte gerade eben sagen, damit gebe ich direkt zu Sozialpolitik und Gernot. So. Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo. Zunächst möchte ich nochmal auf die Kritik von der letzten Polgef-Sitzung zurückkommen. Und zwar hatte Wolf-Dietrich Trenner ja ein bisschen Kritik geübt mit unserem Antrag auf Krankenversicherung für Selbstständige und andere Freiberufler. Nun, ich habe damals nicht den Antragstext gepostet, den habe ich jetzt in Zeile 154 hineingestellt. Aus diesem Antragstext möchte ich kurz begründen, solange es keine Bürgerversicherung gibt, setzt sich die Piratenpartei dafür ein, dass das Solidarprinzip in Zukunft auch für Selbstständige und andere Freiberufler gilt, die über ein geringes Einkommen verfügen. Und ich habe mich ein bisschen über diese Kritik gewundert, Denn wenn ich mit Leuten diskutiere, sage ich immer, die Piratenpartei macht keine Links- noch Rechtspolitik, sondern sie macht eine vernunftsorientierte Politik. Und das bedeutet, machbare Politik, also Politik 1.0, sollte mit unseren politischen Zielen, Visionen, Politik 2.0 übereinstimmen. Und dieser Antrag erfüllt diese Voraussetzung nach Meinung der Sozialpiraten. Und dabei ist es völlig nebensächlich, ob es ein Antrag von rechts, Klammer auf CDU, oder von links, Linke, aktuell vorgeschlagen wird. Ich möchte das nochmal ein bisschen begründen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Anfrage aus NRW bekommen. Da wird eine Anhörung stattfinden zum Grundeinkommen und auch zur Kindergrundsicherung. Und wir Sozialpiraten sehen die Kindergrundsicherung als einen wichtigen Schritt hin zum BGE. Und ich denke auch, das, was wir hier oben als Antrag eingestellt haben, die Krankenversicherung für Selbstständige und andere Freiberufler, wäre ein wichtiger Schritt hin zu einer geplanten Bürgerversicherung. Das wollte ich noch kurz ergänzen, weil ich letztes Mal nicht anwesend gewesen bin und deswegen konnte ich nicht auf diese Kritik eingehen. Dann gibt es leider am 27.08.16, also bei unserem Bundesparteitag, eine überparteiliche BGE-Veranstaltung in der Mittelrheinhalle in Andernach. Der Veranstalter ist ein sehr engagierter Bürger aus Andernach, griechischer Herkunft, und das grüne Netzwerk Grundeinkommen. Eingeladene Referenten ist Herr Kuhn von Bündnis 90 Die Grünen, Frau Katja Kipping, Die Linke, und ich wurde auch angeschrieben, bei dieser überparteilichen Veranstaltung mitzuwirken als Vertreter der Piratenpartei. Ich hatte am Sonntag dem Landesvorstand Rheinland-Pfalz darüber informiert und habe dann auch einen Antrag eingereicht über die Saalmiete von 200 Euro, die von allen drei anwesenden Parteien zu gleichen Anteilen aufgebracht werden muss. Also die Saalmiete kostet 600 Euro. Und es gab auch schon eine sehr konstruktive Besprechung am letzten Mittwoch in Andernach. Also ich fand das sehr gut. Ich habe mit grünen Vertretern gesprochen, mit Vertretern der Linken. Und es war eine sehr harmonische, konstruktive Sitzung. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dass hier zum ersten Mal eine überparteiliche Veranstaltung zum BGE organisiert und stattfinden wird. Wie gesagt, leider am 27.08., ob wir den Termin noch irgendwie verschieben können, glaube ich nicht mehr. Aber ich werde auf jeden Fall am zweiten Tag dann in Wolfenbüttel sein. Also ich werde dann nach dieser Veranstaltung mich auf den Weg machen. Dann habe ich noch eine Einladung bekommen als Vertreter der Piratenpartei zu einer Veranstaltung in Bonn am 22.09. in der Friedrich-Spee-Akademie. Und ja, das ist das, was ich momentan zu berichten habe. Aus den AGs gibt's momentan nichts Aktuelles. Ich habe Termine eingetragen, die jetzt in den nächsten 14 Tagen stattfinden werden. Das war von meiner Seite der Bericht. Übrigens noch eine Bitte für Piraten, die nicht zum Bundesparteitag fahren, aber in der Nähe wohnen, in der Nähe von Andernach, alle sind herzlich eingeladen an dieser Veranstaltung, da ein bisschen auch mit zu unterstützen. Das fände ich ganz toll. Also das war noch eine letzte Bitte zu dieser Veranstaltung. Wenn noch Fragen sind, dann gerne. Hallo Gernot, Veranstaltung in Bonn. Da kannst du mir da mal eine E-Mail schicken über die Infos. Ich bin ja beruflich dort und vielleicht komme ich vorbei. Ja, gerne. Aber das läuft noch an. Wie gesagt, der Termin ist jetzt erst bekannt gegeben worden und ich gebe dir dann Bescheid, wenn da die Daten genau festgelegt wurden. Alles klar, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage. Ja, Michael? Und zwar hören, glaube ich, im Moment nicht so viele Piraten aus dem Raum Andernach zu. Könnt ihr auf Landesebene nicht auch sowas wie eine Infomail, Rundmail machen an alle Mitglieder, dass die informiert sind? Ja, das läuft jetzt an. Also ich werde auf jeden Fall schon morgen die einige Piraten, wo ich weiß, dass die nicht zum Bundesparteitag fahren, die werde ich schon persönlich anschreiben, dass die darüber Bescheid wissen. Also es werden auf jeden Fall auch Piraten anwesend sein. Davon kann man ausgehen. Also das kriegen wir schon hin. Es ist halt nur dumm, auch für mich, dass ich dann erst am zweiten Tag rüberfahren kann. Und aber wie gesagt, Termine überschneiden sich sehr häufig. Und das Einzige, wo ich noch eine kleine Hoffnung habe, sollte die Katja Kipping an dem Tag nicht können, dann werde ich noch mal ganz kräftig dafür plädieren, dass wir den Termin noch mal verschieben. Aber die ist im Moment im Ausland und ist nicht erreichbar. Deswegen müssen wir jetzt noch abwarten. Meine Frage zielt aber in eine andere Richtung, dass da schon Piraten dabei sind, das glaube ich auch. Aber wir wollen ja auch immer versuchen, Mitglieder, die inaktiv sind und nicht Bescheid wissen, und so vielleicht wieder zu aktivieren. Deswegen an jedes Mitglied, andernfalls ja nicht so groß, eine Mail machen, dass also die inaktiv sind, vielleicht doch wieder Interesse finden, vorbeizuschauen oder zumindest registrieren, dass was passiert. Okay, Michael, das ist eine sehr gute Idee. Ja, das finde ich sehr gut. Ich werde das weiterleiten, ja. Diese Rundmail kann dann vom Landesvorstand aus erfolgen. Ja, finde ich eine sehr gute Idee, ja. Alles klar, gut. Dann denke ich, können wir direkt weitergehen zur Bildung, Forschung, Wissenschaft. Ja, hat sich also nicht viel getan. Moment. Es kommt noch Energie vor. Entschuldige, ich hatte schon runtergescrollt und Energiepolitik war in derselben Farbe wie Sozialpolitik. Entschuldige bitte. Ja, gerne. Ich gebe mal an den Deputy weiter, der das eingetragen hat. Ja, wie ihr das an der Farbe erkennen könnt, war ich das. Dazu muss ich kurz erwähnen, also ein sehr großes Hobby von mir, das weiß der Michael, ist Umweltpolitik. Alles, was mit Energie zu tun hat, mit erneuerbarer Energie, das war eigentlich so das Hauptthema mit Demokratie, als ich in die Piratenpartei eingetreten bin. Ich habe vor kurzem erfahren, da gibt es so eine sehr interessante Sache, die wir vielleicht mal ein bisschen verfolgen sollten. Und zwar gibt es eine Firma, Senec oder kurz Deutsche Energieversorgung, die startet ein Pilotprojekt mit 500 Teilnehmern. Ziel ist es, überschüssiger Solarstrom, der in den Sommermonaten erwirtschaftet wird, in eine sogenannte Cloud zu speichern. Und die Kunden, die also sich daran beteiligen, die können dann diesen gespeicherten Strom kostenlos im Winter beziehen. Es gibt dazu auch einen kleinen Flyer. Den Link habe ich in 178 reingesetzt und es gibt auch ein sehr interessantes Video dazu, wobei das ganze System richtig gut erläutert ist, auch mit wirklich kritischen Fragen ab der 25. Minute. Ja, ich habe das deswegen reingestellt, Michael, wir sollten da so ein bisschen gucken, dass die erneuerbaren Energien, dass sie nicht so runtergeputscht werden, so nach dem Motto, das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Und ich denke, solche Initiativen, die sollten wir wirklich im Auge halten und vielleicht sogar darüber berichten. Ich würde mich also sehr wirklich darüber freuen, wenn wir sowas auch auf der Piraten-Webseite darüber berichten. Allerdings sollten wir uns dann wirklich mal kundtun, was da wirklich abläuft. Aber so wie ich das gesehen habe und gehört habe, klingt das wirklich sehr, sehr vernünftig. Ja, also zum einen arbeiten wir ja gerade aus, dass man die Erneuerbaren ganz anders sehen muss. Hiervon hatte ich jetzt noch nicht gehört. Ich nehme das aber gleich mit in unsere AG-Sitzung. Wir gucken uns das mal an. Und dieses Speichern kann ja nur virtuell sein. Also ich bin gespannt, was das für ein Konzept ist und kann ja nächste Woche dazu auch nochmal dann Stellung nehmen. Ja, schau dir das mal an. Also das Konzept sieht einfach so aus, dass die Spitzenleistungen, also die erneuerbaren Energien, die produzieren ja immer Spitzenleistungen. Und es wird so ein Management starten, dass diese Firma, diese Senec, vertreibt ja auch Stromspeicher, dass die also als Zwischenspeicher dienen. Das soll also praktisch ein Verbund werden von diesen privaten Stromspeichern, können dann, wenn das sehr viele sind, eine sehr hohe Kapazität erreichen, sind also sehr effektiv. Das Einzige, was uns Piraten, wo wir so ein bisschen drauf Acht geben müssen, diese Stromspeicher, die für diesen Strom dienen, Die werden von außen überwacht per Internet. Also die werden wirklich tatsächlich zentral beobachtet, auch der Strom, was reinfließt, wenn Spitzenleistungen sind, wo dann der Strom dann auch reinfließt. Also die wissen dann genau von dem Besitzer, wann bei ihm die Lichter angehen und wann bei ihm die Lichter ausgehen. Gut, aber das ist natürlich ein interessantes Thema und da sind wir Piraten sicherlich gefragt. Also ich finde es auch sehr, gebt noch gerne den Hinweis, wenn ihr was ausarbeitet an der Sache, gibt es zur Bundespresse als Blogbeitrag oder PM, da können wir uns frühzeitig positionieren. Finde ich sehr interessant. Also wir gucken uns das erstmal in Ruhe an und analysieren das und dann gebe ich gerne eine Rückmeldung. Alles klar, gibt es weitere Wortmeldungen, Kommentare dazu? Alles klar, ich danke euch sehr. Dann kommen wir jetzt zur Bildung, Forschung, Wissenschaft. Wie immer der Letzte in der Runde, aber ich bin es ja gewohnt. Also, wie gesagt, es hat sich nicht viel getan. Immer noch Vorbereitung zum BPT-Relive-Treffen, was wir eigentlich seit Jahren schon immer freitags davor machen. Ich bin dabei, meine externe Vernetzung zu verbessern. Führungsakademie der Evangelischen Kirche in Berlin ist im Moment auf dem Plan und einige Hochschulrektoren habe ich auch schon in der Mache, um mal von denen zu erfahren, was die sich von der Bildungspolitik erwarten. Und ich versuche demnächst die PBU EDU, also die Bildungs-AG auf Europaebene, die wir vor 3 Jahren in Brüssel Riel gegründet haben, mit 20 Leuten aus 12 Ländern, wieder zu aktivieren, weil die aktuellen Entwicklungen gerade in Europa und in der Türkei, die veranlassen mich da mal ein bisschen aktiv zu werden, wieder auf Europaebene. Das war es im Großen und Ganzen. Ich danke dir sehr. Gut, dann gucke ich jetzt nochmal kurz. Ich habe gerade schon im Kanal gesehen, dass Kati und bestenfalls beide noch da sind, die ich dann auch gerne in dieser Reihenfolge natürlich noch dran nehmen wollen will. Ja, guten Abend. Sorry für die Verspätung. Wir hatten am Wochenende unseren Landesparteitag und haben große Teile des Wahlprogramms beschlossen. Also es fehlt jetzt noch Bildung. Es werden sicherlich noch die ein oder anderen Änderungen vorgenommen. Der nächste Parteitag ist im Oktober, wo wir auch die Aufstellungsversammlung machen werden für die Landtagswahl 2017. Insgesamt war es sehr harmonisch. NDR hat gut berichtet und leider waren wir nur sehr wenige, also sehr wenig Akkreditierte. Und dann plant mein Vorstandskollege Andreas Halle, unser 2V, eine Hanfparade in Kiel. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe gerade noch mal geguckt, so, ob ich den Termin finde, war es der 3.9. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere von euch Interesse, dann da aufzuschlagen. Würde ich mich freuen. Und ansonsten ist es im Moment bei uns relativ ruhig. Danke dir vielmals. Gibt es noch Fragen an Schleswig-Holstein? Gut, dann macht jetzt der bestenfalls weiter. Ja, Schalömschen. Ich versuche gerade einen Stand und einen Truck auf der Hanfparade zu organisieren. Wir brauchen schlicht Geld, Leute, Manpower und Ideen haben wir genug. Ich habe dazu 15 Landesverbände mal wieder angeschrieben, mit der Bitte, doch uns Zuschüsse zu gewähren. Da die Zeit aber richtig eng ist, das ist normalerweise nicht mein Stil, liegt an Gründen, die ich hier gar nicht ausführen möchte, habe ich mir da dann auch noch die Arbeit gemacht und fast alle Bezirks- und Kreisverbände anzuschreiben. Mit Ausnahme von Niedersachsen, die nehme ich mir morgen vor. Ansonsten, die AG läuft schön weiter. Hatten heute wieder Sitzung mit Protokoll. Bereite noch eine Pressemitteilung für den 21.07. vor. Weltgedenktag der Drogentoten. Der Algoliner ist kurz vor Fertigstellung und ansonsten bin ich halt ein bisschen gestresst. Habt ihr noch Fragen? Ja, unbedingt. Du sagtest gerade, du hast an die Landesvorstände geschrieben. Hast du das explizit an Vorstand Piratenpartei-SH geschrieben? Weil ich finde hier nichts. Das Ding ist auch die einzige Mail an den Landesvorstand, der zurückgekommen ist, Schleswig-Holstein. und ich habe den Sven angeschrieben, das an den Landesvorstand weiterzuleiten. Ansonsten würde ich auch gerne dir, wenn du mehr oder wenn du uns weiterhelfen kannst, diese Mail zur Verfügung stellen. Selbstverständlich, weil wie gesagt, uns brennt's wirklich unter Nägeln. Wir hoffen, es ist heute noch ein Umlaufantrag in Berlin rausgegangen über eine ziemlich große Summe. Nur wissen wir aber auch, oder ich weiß zumindest, dass Berlin eigentlich gar kein Geld hat. Also es wird sehr eng, weil wir brauchen wirklich auch dann wirklich Geld. Wir brauchen roundabout 5.000 Euro. Und das ist auch der Grund, warum ich einfach, warum ich hingegangen bin und habe mir dann die Mühe gemacht. Und das ist wirklich heftig. Also ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht von uns Piraten. Die Vorstands-E-Mail-Adressen rauszukriegen von Kreis- und Bezirksverbänden, das ist wirklich Arbeit und teilweise gar nicht möglich. Also, naja. Aber sorry, zu dir nochmal. Brauchst du die Mail nochmal? Dann gerne. Vielleicht der Hinweis aus Saarland, wir haben auch nichts bekommen. Das kann nicht sein. Wo hast du es rausgeschickt? Aus deiner Mailbox oder aus dem OTHS? Aus meiner Mailbox. An Vorstand at irgendwas Saarland. Ja, also wir haben nichts. Ich bin ja drin. Das hätte ich bekommen. Tut mir doch bitte einen Gefallen, wenn ich darf. Gebt mir, haut mir eure Mail in den Chat rein, Mailadresse, und dann schicke ich das Ding gerne kurzfristig nochmal zu euch raus, mit der Bitte um Weiterleitung an den Vorstand. Ja, gerne. Aber es ist vorstand@piratenpartei-saarland.de, also ganz Standard. Kann noch mal einer kurz dann eine kleine Nachricht schreiben für unsere DM-Gruppe? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich jetzt gerade nicht. Du sprichst von... Das ist Team Polgef. Michael? Kittlaus? Ja? Machst du das eben? Ich war jetzt gerade abgelenkt. Um was geht's? Eine Nachricht in die DM-Gruppe der politischen Geschäftsführer mit der Frage, ob sie die Mail von bestenfalls gekriegt haben und wenn nicht, dass sie ihm das dann bitte mitteilen. Alles klar. Wir gehen Hanfparade. Jupp. Also wir haben morgen Vorstandssitzung, ich werde das mit auf die Tagesordnung setzen. Super. Also ich glaube einfach auch, und das ist auch kleiner Inhalt dieses Antrages, dass die Berlin-Wahl für uns alle einen gewissen Vorzeigecharakter haben wird und dass die Hanfparade mit roundabout 12.000 Besuchern sicherlich auch tatsächlich ein Wahlkampfding ist. Das ist der Grund, warum wir uns da auch so engagieren, weil wir einfach glauben, dass das wirklich für uns alle wichtig ist. Alles klar. Noch jemand, der die Mail nicht bekommen hat? Ich gucke gleich bei mir noch im Postfach nach. Die Mail ist geschrieben worden am 18.07.18.19. Ansonsten bestenfalls auch kannst du das ja auch sowas auch über die Vernetzungslisten schicken. Ja, aber dann das natürlich. Die gibt's natürlich, aber da ist halt die Frage, ob du, also selbst wenn ich persönlich anschreibe und ich mache das jetzt nicht zum ersten Mal, kriege ich selbst von den Landesverbänden, obwohl es wirklich ein offizieller Antrag ist, ein Feedback, das liegt bei, ich sag jetzt mal, gefühlten 60%. Ja, ich verstehe. Ich weiß, ich kenne das Problem. Okay, gut. Dann, wenn es sonst nichts mehr gibt, würde ich dann weitermachen mit der Enervigo ist noch nachgekommen, auch noch, oder? Und wir hatten Rainer Pfalz heute noch nicht über irgendjemand anderen dran. Also darf der noch. Dann sage ich guten Abend und entschuldige mich für die Verspätung, aber musste ziemlich weit von Arbeit nach Hause fahren. Allgemein gibt es in Rheinland-Pfalz nicht viel Neues. Es ist zurzeit jede Menge Formalfu. Zum BGE wird da gerne, denke ich, was sagen, was in Rheinland-Pfalz stattfindet. Dann hätte ich aber eine allgemeine Frage. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört. Das hätte eigentlich oben in die Wahlkampfgruppe gehört. Mich würde brennend interessieren, ob der Bund schon beim Bundeswahlleiter angefragt hat, ob die Piratenpartei Unterschriften sammeln muss. Und wenn nicht, ob das noch gemacht werden könnte. Dringend. Stille im Saal. Astrid, bist du da? Ja, ich bin da und ich bin gerade einmal kurz abgelenkt gewesen. So, Enavigo, hast du es mit reingeschrieben oder sagst du es nochmal? Ja, ich habe den 129 reingeschrieben. Mich würde interessieren, ob der Bund, UFO, weil es ja eine Bundestagswahl ist, ist blöd, wenn das vom Land gemacht wird, beim Bundeswahlleiter schon angefragt hat, ob die Piratenpartei Unterschriften sammeln muss. Das hat meines Wissens nach Gabriele gemacht, mit dem Ergebnis, dass wir das werden tun müssen, wenn bis zur Bundestagswahl unsere Landtagsfraktionen nicht mehr existieren sollten. Und wenn wir eine Landtagsfraktion haben, müssen wir nicht. Also das ist das, was mir kommuniziert wurde. Eine Landtagsfraktion reicht da? Fünf Personen reichen. Es muss von irgendeiner Landtagsfraktion 5 Personen sein. Aber da geht es mir nicht drum. Es geht einfach darum, dass eigentlich ein Zeitpunkt X, wo die Wahl ausgeschrieben wird, in dem Moment gültig ist. Wäre interessant, wenn man das mal, die Aussage des Bundeswahlleiters mal schriftlich irgendwo bekommen könnte. Das fände ich ganz interessant. Ja, schreib doch mal kurz Gabriele an und frag mal, was da jetzt genau war. Mach ich mal, ja, gut. Ich wollte da auch in dieselbe Kerbe mal reinstoßen. Gibt es da eigentlich schon einen Zeitplan? Okay, es wird erst Ende Januar wahrscheinlich bekannt gegeben, wann der offizielle Wahltermin ist und von da aus laufen ja dann die ganzen Fristen ab. Aber gibt es da eine Gruppe, die sich mit der Planung ja schon ein bisschen beschäftigt hat, auf was man alles achten muss, wegen Direktkandidaten, Wahlkreiszuschnitte etc. pp. Oder müssen wir das noch organisieren? Also soweit wir das auf Bundesebene machen müssen, müssen wir das meiner Ansicht nach noch organisieren. Ich weiß aber nicht genau, ob Christoph da nicht schon was angeleiert hat. Na gut, da bietet sich ja der BPD an, das als Kickoff zu nehmen und dann so, ab jetzt müssen wir richtig Zeitplanung machen. Im Vorfeld kann man ja schon mal ein paar Informationen reinholen. Ja, sicherlich, klar. Ne? Aber was die AVs anbelangt und so weiter und so fort, das sind ja sowieso die Landesverbände. Und dann gucken wir mal, ne? Ja, nur aber ich denke, das werden wir dann tatsächlich nach dem Bundesparteitag angehen. Ja, nur die AVs, die jetzt vor der offiziellen Bekanntgabe durch den Bundeswahlleiter laufen, die haben ja nicht die Formulare, die sie da offiziell einreichen müssen, weil die ja erst im Januar, Februar erstellt werden mit Bekanntgabe des Termins. Da muss man also auch darauf achten, dass man sich dann die Formulare nachträglich holt und die ganze Sache rechtssicher macht. Aber wie gesagt, können wir uns auf dem BPT darüber unterhalten. Jo. Ich hätte auch eine Frage. An wen jetzt genau? An den Vorstand. Ja, an welchen? Hier sind gerade irgendwie 8 anwesend. Naja, irgendeiner wird schon reden. Also, bei uns bröselt in Bayern ja alles ziemlich zusammen. Und wir fragen uns, wer übernimmt die Infrastruktur und wer schafft es alles, diese ganzen formalen Anforderungen, SAP und so weiter, aufrecht zu erhalten, wenn ihr nicht mehr antretet. Entschuldigung. Wer ist ihr? Du zum Beispiel. Entschuldigung, ich trete wieder an für den Bundesvorstand. Nichtsdestotrotz, wir haben hier Infrastrukturen, die wir nicht bedienen können, meiner Meinung nach. Und wir werden immer wieder aufgefordert, Geld zu zahlen, meiner Meinung nach. Von welchen Strukturen sprichst du? Von Bayern. Du befindest dich hier in der Sitzung des Team Polgef Bund. Da wirst du wohl in Bayern nachfragen müssen. Okay, danke. Bitte sehr, sehr gern geschehen. Gut, bei mir war es das jetzt. Ich werde anfragen und nächste Woche berichten. Wunderbar, danke. Gut, jetzt sehe ich auch niemanden mehr, der noch fehlt, oder? Also von den Anwesenden hat jetzt, glaube ich, jeder Bericht abgegeben. Es sollte alles passen. Ich sollte auch nichts komplett übersehen haben. Ja, Top 4-5, ne? Ja, Top 4-5 wäre jetzt die Frage halt, wer hat da noch was? Also Imputed Hebenbeauftragten und aktuelle politische Lage? Ich hätte noch eine Frage für bezüglich Bonn. Und zwar gibt es ja hier wohl eine Stadtratsfraktion und auch diverse Leute. Ich habe auch versucht, mal die anzuschreiben. Da hat sich aber keiner gemeldet. Weiß da irgendeiner, ob die aktiv sind, ob es die noch gibt und wer da ein richtiger Ansprechpartner ist, der auch eine Antwort gibt? Gib mir mal eine Sekunde, ich habe von irgendeinem Bonner Piraten eine Visitenkarte hier. Gib mir mal eine Sekunde. Beziehungsweise falls irgendjemand anders das weiß, ist er herzlich willkommen, mir zuvorzukommen. Ich muss nur gerade mal blättern. Du, Geoffrey, das kannst du in Ruhe machen und wenn du was gefunden hast, schickst du es mir irgendwie rüber. Weil ich wundere mich dann. Wir haben, sind doch relativ von der Webseite her gut aufgestellt hier, aber man hört und sieht nichts. Wir sind auch nie in der Runde dabei. Und da ich, wie gesagt, die Woche durch in Bonn bin, kann ich da mal dazustoßen und mal schauen, was da los ist. Ich nehme an, die machen hauptsächlich Kommunalpolitik und sind deshalb hier nicht beim PolGF-Bund dabei als Zuhörer. Ja gut, aber das würde ich jetzt, also das gehört so oder so zum Geschäft, ob es regional oder überregional ist, oder? Es kann nicht schaden, dabei zu sein. Aus Prinzip nicht. Das sehe ich auch so und das ist auch der Grund, warum ich, wenn es irgendwie hier dabei bin, aber es schaffen nicht alle, es wissen nicht alle, es wollen nicht alle, es können nicht alle, wie das so ist. Gibt es noch was von eurer Seite? Wohl nicht. Lassen wir es gut sein. Letztendlich gibt es jede Menge, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Plattform der Gespräche nicht so ganz glücklich teilweise gewählt ist. Das ist hier, wie gesagt, die regelmäßige wöchentliche Sitzung des Team PolGF auf Bundesebene. Wenn du zu politischen Aktionen Input hast, Informationen hast über das, was in der Piratenpartei momentan politisch so läuft und oder Fragen hast an die politischen Geschäftsführer und die Themenbeauftragten, wenn du selbst zum Beispiel eine Aktion planst oder dergleichen, sehr gerne. Ansonsten ist das hier eben tatsächlich eine Arbeitssitzung. Geoffrey, lass mir es gut sein für heute. Ich bin heute noch eingeladen, von mir aus gerne. Okay, dann würde ich mal sagen, wenn jetzt keiner sofort aufspringt und sagt, ich will aber immer noch was haben, lassen wir es für heute. Alles klar. Gut, ich danke euch allen sehr fürs Kommen, fürs Berichterstatten und so weiter und so fort und wünsche euch allen einen schönen Abend. Wir hören uns alle spätestens nächsten Dienstag. Eine Frage ganz. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.